Mond sitzt im Café am Eck. Sind die Tage gegangen, sind die Karten gemischt. 100 Jahre, 1000 Tage und ein trauriger Fisch. Zurück mit den Farben und dein Gold liegt lebendig im Bett. Sind die Tage gekommen, sind die Karten gemischt. 100 Jahre, 1000 Tage und ein fröhlicher Fisch. Jahre, 1000 Tage und ein Frühling.